Kartenkino-Corner. Guckt Filme für euch, damit ihr sie nicht sehen müsst. Ziemlich nett von mir. Ja. Hallo, hier ist Dominik von Carstens Kino-Corner. Ich habe zwei Experten dabei. Hallo? Ja. Mhm. Ja, die, also reaktionsverzögerte Experten, die haben aber andere Stärken. Und wir sitzen hier, haben es uns gemütlich gemacht in meinem Darkroom, haben Einteiler an und rauchen Zigarren. und also haben, Jumpsuits meinst du? Können wir noch drüber reden. Hauteng, aber... Ja, Mankinis. Wir haben eben Juverns Jurassic Park gesehen. Und was wir da gesehen haben... Ich muss aber sagen, der betont deine Figur schon nicht gut. Danke, danke. Wenn, also, auch, ich glaube, bei dir ist untenrum gepolstert, oder? Darf ich mal anfassen? Vielleicht. Ja. Nee, ist ja nicht, ist das ja Mikro echt, eigentlich schon an? Ist ja echt, ja, ist an. Ist, wenn, also, das hat man jetzt so gehört. Okay. Hm. Aber also war natürlich eine geschickte Pointe von mir. Wir haben nicht Jurassic Park gesehen, viel besser. Planet der Dinosaurier. Von Jurassic Park. Ja, besser jetzt. Also. Ist relativ. Ja. Kommt ja schon an das Niveau heran, oder? Ja, eben. Also das Jurassic Park jetzt. Wird jetzt lief jetzt auf Tele5's Quotenschlachtschiff Schläfert. Und wir dachten mal, lohnt sich das denn? Ist das ein Film? Ja, wir fangen mal pädagogisch wertvoll an mit dem, was uns am besten gefallen hat. Und am besten klären wir das, weil das im Radio gut funktioniert. Per Schnick, Schnack, Schnuck, wer da anfangen darf. Seid ihr bereit? Ja, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier, Knetdinosaurier. Knetdinosaurier gewinnt immer. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Panzer. Knetdinosaurier, du hast schon verloren. Ja, Schere habe ich auch besiegt. Schere schneidet auch Panzerrohr, würde ich sagen. Was? Ja, ist so. Klar. Ihre Schere schneidet dein Panzerrohr. Mein Knetdinosaurier. Ich hoffe nicht. Nein, du bist gut geschützt mit dem Einteiler. Was hat mir besonders gut an dem Film gefallen? Ja. Nachdenken. Besonders gut gefallen. Und jetzt, was hat dir gut gefallen? Du musst anfangen, du hast doch gewonnen. Gut, besonders gut gefallen hat mir, zur Erklärung, am Anfang stürzt ein Raumschiff ab auf einem Planeten, auf dem sonst jetzt also nur Dinosaurier leben. Und nach 5 Minuten zieht sich dann eine Dame aus der Crew aus und hat magischerweise ein Bikini drunter. Das hat mir wirklich gut gefallen. Was soll ich sagen? Das hat mir gut gefallen. Sie wird dann auch direkt zerfleischt. Der Film holt uns also sofort in die Handlung rein, die danach erstmal für 20 Minuten weg ist. Fand ich gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Panzerrohr ist weg. Panzerrohr ist weg. Die Schere ist mächtiger als der Panzer, wenn der von der Bundeswehr ist. Ja. Um die Ecke schneiden. Das muss ich aber auch kurz überlegen, was fand ich denn gut? Was fand ich gut? Jim war gut. Jim, der muskulöse, bärtige, dunkelhaarige Kerl. Ja. Und der Kerl, der die ganze Zeit oberkörperfrei durch den Film marschiert ist. Der war nämlich am Anfang auch in den See gesprungen. Hatte seinen Oberteil ausgezogen und hat scheinbar nicht mehr wiedergefunden. Das ist ein tragisches Schicksal, ne? Ich leide mit dem Mann. So. Achso, jetzt meint. Okay. Ja, also aus meiner Sicht denke ich, ist der Lehrauftrag in dieser Film einfach erfüllt. Auf biologischer Ebene sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben jede Menge lernen können. Dinosaurier sind keine Amphibien, das wurde uns mehrfach mitgeteilt. Ja, war sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Also auch was für den Geist dieser Film. Ja. Der Fairness halber. Ich habe eine wunderbare Zusammenfassung der Handlung gefunden. die ich jetzt euch vortrage. Und ihr könnt euch dann ein bisschen hineinversetzen in das Geschehen. Also das Raumschiff Odyssee, das ist eine Anspielung auf Homer Simpson. Der hat also ein Buch geschrieben. Das ist also im Grunde, das geht rein bis in die griechische Antike symbolisch. Das Raumschiff Odyssee explodiert, als es sich einem unbekannten Planeten nähert. 9 Mitglieder der Besatzung gelingt es, sich auf dem Planeten zu retten. Hier begegnen sie schrecklichen Kreaturen aus einer vorsintflutlichen Zeit. Auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort werden 2 der Männer getötet, eine Frau von einer Riesenspinne angegriffen und ein anderer von einem Riesensaurier verschlungen. Der überlebende Rest der Mannschaft beschließt, den Monstern eine Falle zu stellen. Spoiler-Alarm! Ich dachte, ich habe... Ja. Also, ja. Was euch in Wirklichkeit in dem Film erwartet, ist... Genau das eigentlich. Also man kann es mit diesen 5 Sätzen, kann man das echt sehr gut so zusammenfassen. Also die stürzen ab, laufen durch die Steinwüste und am Ende stellen sie einen Speer auf, wo ein riesiger Dino reinrennt und der Film ist vorbei. Das Schlimmste ist, dass am Anfang direkt diese Frau stirbt, die da schwimmen geht. Und das ist, als wäre die nie da gewesen, als hätte die Mama nie ein Ei gelegt, aus dem sie geschlüpft wäre. Das war unglaublich. Es gibt halt einfach keinen. Kein Wort des Bedauerns, keine Regung. Fantastisch. Außer, na toll, jetzt ist das Funkgerät weg. Das Funkgerät. Also man betrauert das Funkgerät. Und das macht natürlich Bock auf den Film. Man denkt sich, ja, da ging es direkt zur Sache. Und danach erwartet einen 20 Minuten lang Wanderschaft. Da will der Regisseur uns wahrscheinlich daran teilhaben lassen, dass das langwierig und beschwerlich ist. Das ist ja. Das war's auch. Das ist ja eigentlich ein guter Kunstgriff, aber der hat das mit folgender Musik hinterlegt. Wenn wir das mal. Wir wollen dich da mal teilhaben lassen. Ja. Halten wir mal näher dran, dass das auch richtig rüberkommt. Wir haben jetzt die Gnade, das zu unterbrechen und plötzlich reden wieder Leute. Der Film hatte das nicht. Schade eigentlich. Also musikalisch fand ich das Ganze auch, wird die Zukunft prägen. Ja. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Ich habe hier einen Eimer mit ein paar Zettelchen im Darkroom geschrieben. Es ist vielleicht ein bisschen unleserlich. Aber da stehen Worte drin und die könnt ihr jetzt ziehen. Und das Wort müsst ihr verwenden, wenn ihr den Film gleich mit beschreibt. Ja? Ja? Was soll das heißen? Holocaust-Lüge. ist doch nett. Na gut. Du hast aber auch eine Klaue. Adam Sandler, das kann man ja. Das ist nicht gerecht. Dann, ziehe ich auch mal. Ja. Axel darf den Zettel enthüllen. Orgastisch, das wird einfach. Das ist. Ich habe eigentlich das große losgezogen. Was besonders orgastisch an dem Film ist. Nicht. Besonders orgastisch an dem Film fand ich nichts. Es gibt, es entwickelt sich ein bisschen nach 20 Minuten wirklich Nullhandlung mit furchtbarer Foltermusik. Geht es so ein bisschen in so einem Meuterei auf der Bounty-Geschichte, der fliegenmäßig. Ganz furchtbar. Also der Superman Jim, der aus Haaren und Testosteron besteht, will sich nicht mehr den jämmerlichen Schlappschwanzbefehlen des Captains unterordnen und entmachtet den stückweise und irgendwann jagen die Dinosaurier. Die übrigens Knetfiguren sind. Das ist Hervorragend animierte Knetfiguren. Man muss dazu sagen, der Film ist von 77, anscheinend dem Erscheinungsjahr des ersten Star Wars Teils. Ich möchte es mal so formulieren, George Lucas hat es wesentlich besser hinbekommen. Wesentlich ein bisschen besser. Ja, schon ein Stück bis Welten besser. Geil ist immer, wenn man den Dinosaurier gesehen hat und dann daneben ganz klein die Leutchen gesehen hat. Oder da hinten so durchs Bild gelaufen ist, hinter dem Dinosaurier lang. Super. Also, ich habe hier einen Waffennarren neben mir sitzen. Was sagst du eigentlich zu den Laserkanonen, die die hatten? Ja, sehr realistisch nachgestellt. Fand ich sehr gut. Sehr gut. So stelle ich mir Strahlenwaffen der Zukunft vor. Eine berühmte Szene aus diesem Film, was dann auch den Gebrauch solcher futuristisch schon damals sehr zeitgenössisch nachempfundenen Waffen ganz gut darstellt. Eine Frau mit einem Lasergewehr fällt ins Wasser, also das Lasergewehr ebenfalls, und ist danach leider nicht mehr funktionsfähig. Ja, ich meine, das ist allgemein bekannt, physikalisch auch fundiert beweisbar, dass Laser natürlich auf Pulverbasis. Das war von Henkel und Koch. Von Pulver wird, ja. Ja, das L36. Von Henkel und Koch, ja. Das wird nämlich mit Waschpulver geladen. Wenn das natürlich nass wird, ist klar. Dann wissen wir, ne, funktioniert dann nicht mehr. Ja, viel Schaum um nichts. Ne? Und vor allem für mich erschütternder, die Laserwaffen durchschlugen die Panzer der Dinosaurier nicht. Pfeile und Messer aus Holz und Steinen, sehr wohl. Das war ein bisschen irreführend. Ich habe hier was Nettes gefunden. Ich bin ja voll immer im Internet unterwegs. Und zwar, wenn ihr, wovon ich euch sehr abrate, mitsprechen können wollt, habe ich für euch jetzt hier einen Link auf YouTube. Da könnt ihr tatsächlich den gesamten Film genießen. Ja, nehmt euch jetzt einen Zettel und einen Stift für die, also das ist sowas wie ein Smartphone. Ja. Habt ihr jetzt? /www.ycom/v-a-t-c-h-5 +Y1j E. Unter diesem Link könnt ihr das gesamte Meisterwerk genießen. Ich empfehle das aber auf stumm zu schalten. Was vielleicht auch noch so uns aufgefallen ist, wir haben diese Sendung ja sorgfältig geplant. Wir wissen nicht mehr, wie die anderen heißen. Nur an Jim, der das Testosteron und das Dosenbier erfunden hat. Das ist, ja, ganz offensichtlich. Wir wissen, wie hieß... und das Brust-HTP. Ja, wie hieß das Baby am Ende? Irgendwas mit Michael. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Findet das heraus. Guckt ihn durch den Film, dann könnt ihr das herausfinden. Der Gewinner bekommt... Eine Stunde und 20 Minuten weniger Lebenszeit. So. Ja. Das ist auf jeden Fall sicher. Und dann wirklich schönes Stück Filmkunst. Ja, gut, also normalerweise würde ich jetzt fragen, was hat euch an dem Film jetzt nicht so gut gefallen? Das können wir uns sparen. Denke. Also das ist. Ne, das wäre meckern auf hohem Niveau. Ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Würde mir jetzt auch schwer fallen, glaube ich. Oder? Vielleicht, ich frage mich, ist der Einteiler wirklich das modische Accessoire? Ist, der Zukunft. Der Zukunft? Frage. Vor allem eng anliegend und aus Polyester. Ich weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, wo wir schon mal eine Dame hier sitzen haben, vielleicht, ich habe hier Punktekarten. So, auch gut. Das war du, vielleicht kannst du den Film ja im Stile von Fox Quotengranate. Guido Maria Kretschmer. Guido Maria Kretschmer bewerten. Guido! Ja, das sind Punktekarten von 1 bis 10. 0 dürfen die gar nicht geben, oder? Bestimmt. Ja, gut, aber hier brauchst du ja eigentlich nur die 9 oder die 10. Ja. Ich gebe dem Film Planet der Dinosaurier folgende Punkte. Ja, schön. Hätte ich nicht mit gerechnet jetzt erstmal. Aber, wirklich? Die halten die Karte wirklich immer so blöd grinsen, ne? Das hast du ja. Ganz verstehen. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Zuschauer dir da auch zustimmen. Ja. Haben wir zwar nicht, wir haben nur Zuhörer, aber. Vielleicht lassen wir das, also das Volk besser erahnen, wie gut dieser Film ist, wenn wir die übliche Methode der Bewertung verwenden. Internetapplaus. Wir haben Internetapplaus vorbereitet, der dem, was wir gesehen haben, wirklich würdig ist. Und wir machen einfach irgendwann aus, wenn wir drei sagen, ja, es ist aber genug. Und bitte. Ja. Ja, noch ein bisschen. Aber langsam reicht's. Es hat eigentlich schon Anfang an gereicht, aber. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr gelungenes Stück Filmgeschichte, was da. Ja. Gut rein. So. Angetäuscht. So, das war unser Review. Wir haben noch natürlich unsere zwei Top-Kategorien, die es ab jetzt immer gibt. Das ist einmal Hollywoods Vollhonk der Woche. Das ist diese Woche Adam Sandler. Oh, das wegen, also es hat mit seiner Videografie zu tun. Adam Sandler, der Vollhonk der Woche, einfach so. Ja. Und jetzt, das wird einmal unser beliebtester Sendepunkt sein, die Explosion der Woche. Wir werden jetzt gleich eine Explosion, also wir werden sie sehen, ihr armen Schweine werdet sie hören, aus einem Film natürlich abspielen sehen. Und wenn ihr erratet, aus welchem Film das ist, bekommt ihr eine Minute Sendezeit. Eine Minute Sendezeit, ihr könnt, weiß ich nicht, auch einen Sauna-Club bewerben oder ihr könntet Liebesgrüße versenden, Enthauptungen zeigen. Aber bitte nichts Fremdenfeindliches oder über Adam Sandler. Vielleicht können wir einen kleinen Tipp dazu geben. Es ist nicht Apokalypse Now. Es ist auch nicht Terminator oder die Holocaust. Ich guck nachher mal, ob das da irgendwo tatsächlich zu finden ist. Der Film Holocaust-Lüge. Es ist übrigens auch nicht aus der Twilight-Saga. Ja. Eine ostdeutsche Produktion, vielleicht? Ne? Gut, beginnen wir mit der Explosion. Großes Kino. Ja, großes muss ich Kino. Auch sagen. Muss ich auch sagen. Sehr gut gefallen. Ja, sagt mir den Film. Ihr könnt den Film auch gerne auf der privaten Facebook-Seite von David Szymanski. Könnt ihr alle Mutmaßungen hinschicken. Auch Date-Anfragen. Vielleicht können wir hier an der Stelle nochmal kurz den Link durchgeben. Nochmal abschließen, meinst du? Ne, ja. Ich meinte jetzt zu der Facebook-Seite. Ach! Da müsste ich jetzt rumtippen. Ah, so. Ihr findet den. Ja, der ist berühmt über den Stammhal, was. Generation Internet ist das. Ja, eben. Über den Stammhal, was in dem größten deutschen Basketballmagazin. Das ist das einzige auf der Welt. Wie heißt das? Big. Das heißt Big. Ich hab nie gehört. Ja, das wundert mich nicht. Wir machen es jetzt noch hier gemütlich. Wir müssen jetzt viel Schnaps trinken, um zu vergessen, was geschehen ist. Ja. Macht's gut, ich hab euch lieb. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.